SWR Nachrichten, Redaktion Peter Mühlfeit und Petra Weinberger. Das Wetter in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Heute Nacht mal klar, mal bewölkt oder neblig, plus 2 bis minus 5 Grad. Morgen an einigen Orten zähe Hochnebel oder Wolkenfelder. Am Oberrhein am häufigsten Sonnenschein. Zwischen 3 Grad im Westerwald und 11 Grad im Breisgau. Zum Teil böiger Nordostwind. 22.03 Uhr. SWR 2 Krimi. Ich bin in einem Postamt. Hinter dem Gitter der gebeugte Rücken eines Angestellten im grauen Kittel. Ich weiß, wer er ist. Dass er eine Brille mit einem Metallgestell trägt, einen armseligen, widerwärtigen Schnurrbart hat und ein unrasiertes Kinn. Ich kenne ihn. Ich bin ihm gestern in einer Bank begegnet. Und davor in einem Waisenhaus. Und auch schon davor bin ich ihm seit Monaten an allen möglichen Orten begegnet. Immer in diesem grauen Kittel, unter dem sich ein schmächtiger Oberkörper verbirgt. Immer mit dieser Brille, diesem Schnurrbart und der feindseligen Haltung. Dann schaut er mich plötzlich an. Ich bin dran. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich spüre etwas in meiner Tasche, etwas, von dem ich hoffe, dass es mir zu neuen Argumenten verhelfen wird. Ich nehme es heraus. Es ist ein Buch. Ich weiß nicht, warum ich es mit mir herumtrage. Ich lege es vor diesen widerlichen Brillenträger. Doch in seinen Augen spüre ich nur seinen böse, triumphierenden Blick. Nein. Angst im Bauch. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Leo Mallet. Nein. Mit einer gewaltigen Anstrengung riss ich mich von dem Traum los. Wie wenn man auf die Welt kommt, sich mit einem Schrei von seiner Mutter trennt. Ich fröstelte. Aber es war gar nicht kalt. Es war Sommer. Die Sonne drang durch die Fensterläden. Ich stand auf, ging aufs Klo und bespritzte mich mit kaltem Wasser. Während ich am Hahn drehte, versuchte ich mich zu konzentrieren, aber jeder dieser Gedanken wurde irgendwie von dem Kerl im Kittel überblendet. Ein quälender Dämon, der eigens für mich aus der klebrigen Dunkelheit hervorgekrochen ist. Seine verschlagene heuchlerische Art und sein Alter ließen mich an Robert denken. Aber es ist nicht der Alter. Es ist auch nicht Kaid. Der Kaid. Ich fragte mich, ob er wegen meiner Krankheit etwas ahnte. Ich schaute auf die Uhr. Die Verabredung mit dem Kaid war erst in einer Stunde. So ein Schlaf ist schlimmer als der Tod. Ich dachte daran, wie ich früher gewesen war, bevor ich in die Bande aufgenommen worden war. Ein kleiner Gauner. Ein Nichts. Und warum lebte ich so hartnäckig mit kümmerlichen Gaunereien dahin? War es nicht wegen dieser Syphilis? Diesem Krebs, den ich herumtrug wie einen heimlichen Passagier? Und der erst ausbrach, als Jeanne... Nein, Monsieur. Oh, ich glaubte gesehen zu haben, wie dieser Gegenstand aus Ihrer Tasche gefallen ist. Nein, Monsieur. Da dies wohl nicht der Fall ist, schlage ich Ihnen vor, es gegen einen kleinen Finderlohn doch anzunehmen, da es Ihnen wohl gut gefällt. 200 Francs? Ein gutes Geschäft. Das glaube ich Ihnen, Mademoiselle. Gut, ich nehme es, aber... Ja, Mademoiselle? Ich habe nicht genug Geld dabei. Ja, dann bringe ich es ins Fundbüro. Nun haben Sie sich doch nicht so. Ich werde das Geld holen. Wenn Sie mit mir kommen wollen? Damals führte sie mich in eine Kneipe mit dem banalen Schild Rendezvous des Amis. Es war niemand da, außer einem alten Mann, der hinter einer kleineren Theke aus Blech stand und Gläser abwusch. Robert. Das Mädchen kümmerte sich nicht um ihn. Sie stieß eine Ecktür auf und wir kamen in ein scheußliches Gärtchen. Einen Hof, der mit einer Art Pergola dekoriert war, unter der Tische und Eisenstühle auf einen Farbanstrich zu warten schienen. Setzen Sie sich. Ja, aber ich... Ich vergesse unser Geschäft schon nicht. Nur keine Angst. Ich habe keine Angst. Möchten Sie vielleicht etwas trinken? Schon gut, ich lade Sie ein. Das ist ein Kundengeschenk. Man kann die Regeln ja auch mal umkehren. Kommen Sie, lassen Sie mich nur machen. Gut, ich nehme Ihre Einladung an. Was möchten Sie trinken? Ein Bier? Sie sind nicht sehr anspruchsvoll. Nein. Nehmen Sie doch ein Aperitif, es ist bald Mittag. Gut, also ein Aperitif. Was möchten Sie? Schon gut, ich werde für uns beide wählen. Sie verschwand mit einem Rockschwung. Als sie weg war, roch ich ihr Parfum. Ich blieb sitzen und schnüffelte und schaute wie blöd der Sonne zu, wie sie auf die abblätternde Oberfläche des Gartentischs brannte, bis meine Augen schmerzten. Beladen wie eine Biene kam sie zurück. Ein Glas Pastis in jeder Hand, den Henkel des Eiskübels am Handgelenk und eine Karaffe unter dem Arm. Könnten Sie mir bitte helfen? Ja. Ich nahm ihr das Dringendste ab. Der Seitenschlitz ihres Rocks klaffte auseinander. Es scheint sie nicht zu stören. Ich konnte dadurch ihr Bein über dem Strumpf sehen. Ich genoss diesen heimlichen Anblick. Sie macht sich lustig über mich. Sie sehen ein bisschen frech aus. Mhm. Und Sie? Naja. Sie wollen es bloß nicht zugeben. Etwas Gefundenes verkaufen. Ich bin froh, dass Sie darauf zurückkommen. Haben Sie es vergessen? Fast. Ich nicht. Umso besser. Armbänder wie dieses hier finde ich nicht so hinreißend. Mir würde ein Ring oder eine Halskette besser gefallen. Haben Sie keine Halskette? Ich bin kein Schmuckgeschäft. Ich habe nur das hier gefunden. Oh. Ich nahm das Armband und steckte es in meine Moment. Taschen. Sie war ebenso schnell wie ich, wenn nicht noch schneller. Sie sprang von ihrem Stuhl auf, kippte den Tisch und die Gläser um und plötzlich war meine Hand nicht mehr allein in meiner Tasche. Sie wühlte meinem Rahmschlager herum. Na, da schau her. Was für ein kleiner Heimlichtuer. Da schau her. Kein Schmuckgeschäft? Ich wusste doch, dass Sie mehr als dieses Armband anzubieten haben. Ich wusste... Ich legte einen Arm auf ihren Nacken und zog ihren Mund an mich. Sie hat meinen Trick durchschaut. Und so wie die Dinge liegen, kann es ja nicht noch schlimmer werden. Unsere Lippen fanden sich. Unser Pastisatem vermischte sich. Wir fielen auf den Boden, vereinigt in einem langen, stillen, atemberauschenden Kuss. Die Muster meines Schmuckgeschäfts waren um uns auf dem Boden verstreut, als wären sie ein Hochzeitsgeschenk. Ich weiß nicht mehr, wie wir in ihr Zimmer im ersten Stock gelangten. Sonnenstrahlen überfluteten das Zimmer. Sie umstreichelten die Beine des Schranks, ein rustikales, altes Möbelstück, das ein bisschen verschoben worden war. Als verlange sein hohes Alter diese Sonderstellung. Sein Spiegel, der so groß war wie ein See, vergrößerte das Zimmer. Würden wir uns auf dem Bett aufrichten, könnten wir uns darin sehen. Ich heiße Paul. Paul? Wirklich? Gefällt dir der Name nicht? Oh, doch. Und du? Jeanne. Ach, wie die Jungfrau von Orléans. Der Name ist aber auch alles, was ich mit dir gemeinsam habe. Das ist schon recht so. Du bist ein Schlingel. Ja, das bin ich. Das hat dich gereizt, nicht? Ein bisschen. Und du? Was machst du im Leben? Liebe. Und sonst? Nichts Aufregendes. Scheinst mir ein Früchtchen zu sein. Du kennst sogar meinen Trick mit dem Ramsch. Ein Freund von mir ist ein Berufskollege von dir gewesen. Oh. Du hast mich durchschaut, als ich dich angequatscht habe. Ich habe deinen Trick gekannt. Und du hast dir gesagt, den werde ich aufs Kreuz legen. Bereust du es? Warum bereuen? Nein. Nein, ich bereue es nicht. Warum hast du gerade mich angequatscht? Sehe ich etwa so dumm aus? Nein, ich habe es einfach versucht. Warum? Ich weiß nicht. Oder doch, du bist einfach zu schön. Ich war wütend auf dein Haar, deine Augen, deinen Mund, deine Beine, deine Brüste. Herrgott, was für Brüste. Sie gehören jetzt dir. Ich habe geglaubt, das sei nie möglich. wollte mich dafür rächen. Ich dachte, es sei ein guter Scherz, dich um ein paar Frauen leichter zu machen. Was für ein böser Junge. Der Lärm aus dem Hof unterbrach unser vertrauliches Beieinander. Isst du heute? Sicher. Was glaubst du denn? Und stell noch einen Teller dazu. Heißt Herr Polo? Heißt er wirklich Polo? Ja, er heißt Polo. Du scheinst die Polos zu sammeln. Das ist Begabung. Ich finde immer einen Polo. Ja, sieht so aus. Schweigend machten wir uns wieder ans Essen. Ich glaube, ich war der Einzige, der sich unbehaglich fühlte. Ich war ein bisschen beschwipst und merkte, dass ich auf diesen Polo eifersüchtig war. Auf den Polo Nummer 1. Was bin ich nur für ein Dummkopf? Und du sagst nicht viel. Polo. Was? Polo? Ach ja, ich esse. Ich kann nicht zwei Sachen auf einmal tun. Hey Robert, bring mir doch noch ein Glas von deinem jämmerlichen Roten. Ich verdurste. Nicht einmal in Ruhe essen lassen Sie ein. Ich komm ja schon. Hat dieser Polo mir geredet? Nanu, ich hab geglaubt, du kannst nicht zwei Sachen auf einmal tun. Es gibt da Ausnahmen. Manchmal hat er viel gesprochen, manchmal überhaupt nicht. Wie ich. Der Alte mag mich nicht leiden, nicht wahr? Hättest du gern, dass er dich mag, wie ich dich mag? Ich meine es ernst. Mach dir wegen dem keine Sorgen. Das ist leicht gesagt, ich esse seinen Fraß. Nein, ich unterhalte ihn. Was du nicht sagst. Er schenkte sich eine gehörige Portion Rum aus einer Flasche ein, die er von seinem Streifzug in der Kneipe mitgebracht hatte. Das war alles. Du unterhältst mich. Du unterhältst mich und du besaunst es herum. Du unterhältst mich. Wenn es so weitergeht wie jetzt, werden wir hier alle verhungern. Was meinst du damit? Kommen die Jungs etwa nicht wegen mir und trinken deinen Keller aus? Sie kommen wegen dir, sie kommen wegen dir. Sie sind wegen dir gekommen, willst du sagen. Seit einigen Wochen kommen sie immer weniger. Er schäumte vor Wut. Er hatte viel auf dem Herzen, er leerte seinen Sack. Ich kapierte, dass Jeanne die Attraktion der Kneipe war. Sie spielte Animierdame. Sie füllte die Nasen der jungen Kerle mit dem Geruch einer läufigen Hündin. Was dem Alten anscheinend das Geschäft vermasselte, war, dass sie von Zeit zu Zeit einen Freund hatte. Das entmutigte die trinkende Fraktion und sie setzten mit ihren Besuchen aus. Jeannes Lage war schwierig. Das Ideal verlangte von ihr, dass sie entweder ganz Hure war oder überhaupt keine. Du musst unbescholten sein. Ich mach, was mir gefällt, du Schwein. Gefällt es dir nicht etwa auch, wenn ich manchmal mit einem schlafe, ha? Ich sehe nur meine Kasse und ich sage dir, wir können den Laden bei dicht machen zum Ankaufspreis. Ach gut, verkauf ihn doch, deinen Laden. Mir ist's egal. Verkauf ihn. Und wenn du nicht genug Geld dafür kriegst, um ruhig in deine Heimat sterben zu gehen, dann krepier doch unter einer Brücke oder bei der Heilsarmee. Ach, wie du willst. Der Alte brannte darauf, mir das Leben schwer zu machen. Und wir hatten mehrere Male Streit. Ich bin der Herr an Bord. An Bord bin ich der Herr. Schon Kräftigere und Stärkere haben das zu spüren bekommen. Verdammt, dass ihr miteinander ins Bett geht, ist mir doch Schnuppe. Das regt mich nicht auf. Aber dass jetzt alle wissen, dass ihr beiden das tut und dass die Gäste langsam genug haben und scheinen nicht einmal betätscheln dürfen. Ein Faustschlag ist einfach. Ein Akt elementarer Gewalt. Man braucht kein Kriegsheld zu sein, kein Monster an Tapferkeit, um einen auszuteilen oder einzustecken. Der Beweis? Ich habe es ihm eines Tages tüchtig gegeben. Dem Alten. Ich hau ihm eine runter und er schlägt nicht einmal zurück. Er brummte nur vor sich hin, dass ich das bezahlen würde. Und er hatte recht. Eines Morgens blieb ich länger im Bett als üblich. Ich hatte nicht einmal Jeanne begleitet, die irgendwo in die Stadt gegangen war. Es wird heiß heute. Und eigenartig ruhig ist es. Das Telefon unterbrach die Ruhe. Ein gellendes, höhnisches Läuten. Ich stand auf und stieg müde die Treppe hinab. Robert ging endlich an den Apparat. Wer? Ah, schau mal her, Polo, Monsieur Polo. Na nur, was ist los, du alter Dummkopf? Psst, ich hab dich nicht gerufen. Nein, nicht sie. Jemand hat mich gestört. Ja, es geht gut. Mehr oder weniger. So ist es, Monsieur Polo. Sind wir aber heute höflich, Monsieur Polo. Na klar ist sie da. Aber sicher, alle würden sich freuen. Ja, freuen, wirklich freuen. Bist du jetzt etwa der Zeremonienmeister geworden? Hallo, bis bald. Oder ganz einfach verrückt. Er brauchte mir nichts zu erklären. Ich hatte kapiert. Mit einem elastischen Schritt, den ich an ihm noch nie gesehen hatte, ging er an mir vorbei Richtung Theke, als gäbe es mich nicht. Sein Rücken zuckte unter einem verhaltenen, heimtückischen, bösen Lachen. Er nahm ein Glas, füllte es mit Rum und schüttete es hinunter. Nun, mein Sohn, geht's dir gut? Warum sollte es mir nicht gut gehen? Du solltest was trinken, mein Sohn. Ich geb dir einen aus. Kommt nicht alle Tage vor, nicht? Stimmt. Sie scheinen heute guter Laune zu sein. Nanu, sagst du sie zu mir? Bin ich nicht mehr dein alter Knacker? Doch, du bist immer noch der alte Knacker, der dreckige alte Knacker. Nicht schlecht, ein dreckiger alter Knacker. Und ich bin noch dreckiger, als du denkst. Lustig, ja? Ich bin es wirklich gut gelaunt, meine ich. Nimm noch einen Schluck, sag ich dir. Du wirst es nötig haben. Warum? Ein Kinnhaken. Ein Kinnhaken. Glaubst du, das war schlau, mein Sohn, mir einen Kinnhaken zu verpassen? Na, Robert, du Teufel. Immer noch so ekelhaft? Aber Monsieur Polo. Man könnte meinen, dass dieser Monsieur Polo der Weihnachtsmann auf einer Sommersonderreise ist. Jeanne hat sich extra für ihn umgezogen. Sie ist schöner und begehrenswerter denn je. Polo war stämmig gebaut und angezogen wie ein Prinz. Sein Gesicht war breit und kräftig. Er hatte die Kiefer eines Raubtiers und die Nase eines Boxers. Er küsste Jeanne auf beide Wangen. Ein halbes Dutzend gut hörbarer Schmatzer. Mit seiner dicken Tatze streichelt er über ihren Hintern. Sag mal, Janton, wenn die da drin sowas wie dich gehabt hätten, ne? Er sah mich und hörte auf zu lachen. Sein Kind zeigt nach vorn, sein Blick fragt. Das ist mein Mann. Mein Glückwunsch, Alter, ich gratuliere. Dir auch, Chanton. Er sieht hübsch aus. Nicht wie ich, ne? Aber das Aussehen ist ja nicht alles. Ist es auch nicht bei ihm. Sehr gut. Bravo, bravo. Er heißt Polo. Ehrlich? Polo. Es ist ja wieder typisch Chanton. Polo, Polo, der Nachfolger. Na, eigentlich ist es ja dann, als wäre ich immer noch da, nicht? Was macht denn dein neuer Polo im Leben, hä? Betrug. Natürlich. Wer wird da denn schon misstrauisch? Sieht ja aus wie ein unschuldiges Kind. Und? Laufen die Geschäfte gut? Es ist keine Goldader. Wenn du in deinen Plänen ein Plätzchen für ihn hättest? Aber sicher gibt's ein Plätzchen. Du kommst wie gerufen. Ich suche jemanden wie dich. Ja, ein Glückspilz, ein Sonntagskind, ein Schusskind von Fortuna. Übrigens muss man sowieso Schwein haben, um ins Bett von Janton zu kommen, hm? Das gelingt nicht jedem. Ha, fast. Verdammter Polo! Nachfolger von Polo! Eigentlich ist sie meine Verflossene. Aber zu deinem Glück bin ich nicht eifersüchtig. Sonst... Ich weiß nicht mehr genau, wie das Fest weiterging. Ich kann mich noch schwach daran erinnern, wie wir immer wieder neue Weinflaschen leerten. Polo hatte einen guten Zug. Seltsam. Ein Gauner mit Klasse versucht doch eher, einen klaren Kopf zu behalten. Naja, vielleicht ist er nicht besser als andere. Und er tränkt seine Sorgen wie ein kleiner Landganove. Ich dachte mir das einfach so. Ich hatte keine Zeit, mir lange den Kopf über solchen Mist zu zerbrechen. Als ich aufstehen wollte, drehte sich alles. Das Gelächter schlug wie Wellen an meine Ohren. Alles verschwamm vor meinen Augen. Die Luft vibrierte vom Geheul des Grammophons. Man könnte meinen, hier bellt eine Horde Hunde. Ich erwachte auf der Bank mit einem unheimlichen Kater. Nur der vollgestellte Tisch leistete mir noch Gesellschaft. Mit schwerem Kopf und belegter Zunge torkelte ich zur Theke. Der alte Robert war nicht besser in Form als ich und versuchte, sich mit einem Gast zu unterhalten. Ich schenkte mir ein großes Glas Wasser ein. Jean! Sind spazieren gegangen. Geht's besser, Polo? Ist er krank? Zu viel gesoffen. Kann vorkommen. Ja. Wohin sind Sie gegangen? Irgendwo in der Nähe. Ich gehe auch. Ich zündete mir eine Zigarette an und ging hinaus. Die Sonne verschwand langsam im Westen. Ich warf meine Zigarette weg. Der Tabakgeschmack machte mich krank. Ich musste mich an Polos Wagen abstützen, als mich eine Welle von Übelkeit fast von den Beinen geholt hätte. Ich hätte mich in der Gegenwart von Monsieur Polo nie so betrinken dürfen. Ne? Wolltest du ihn gerade klauen? Nein, ich habe ihn bestaunt. Ich schaute Jeanne und den gut gekleideten Gauner an. Jeanne hat sich ganz schön rausgeputzt. Und trotz seiner Galgenvisage geben sie ein schönes Paar ab. Also ich werde dich anrufen, abgemacht. Mhm. Aber Vorsicht, wenn du einen Wagen hast, musst du nüchtern sein. Mhm. Übrigens, wie geht's deinem Schädel? Es könnte besser gehen. Es wird um. Was? Dass ich so gesoffen habe. Naja, solange daraus keine Gewohnheit wird. Nein, das wird es nicht. Du hast wahrscheinlich gedacht, ich wäre zurückgekommen, um dir Janton wegzuschnappen, hm? Ich bin jedes Mal aufgeregt, wenn ich mit dir allein bin. Ich küsste sie. Ach, lass Polo, ich bin müde. Ich ließ sie sich ausziehen und tat dasselbe. Meine Schuhe fielen vor dem schweren Spiegelschrank auf einen weichen Haufen schwarzen Stoffs. Was ist denn das? Was? Ich hatte diesen schwarzen Stoffhaufen nie vorher gesehen. Damit hat man im Krieg die Fenster verdunkelt. Ich habe ihn heute Nachmittag in einer Schublade gefunden. Muss ihn dem Alten zurückgeben. Ich will nicht seinen Dreck aufbewahren. Sie nahm mir den Stoff aus der Hand und stieß ihn mit einem wütenden Fußtritt unter das Bett. Liebling. Ich umarmte sie. Sie stößt mich wieder weg. Sanft, aber... Sie stößt mich weg? Dein Ex muss mich blöd gefunden haben. Warum? Weil ich dich noch nicht von ihr weggebracht habe. Aber nein, er ist ein guter Kerl, er versteht das. Man wird nicht von heute auf morgen Millionär. Hat er dich verlassen, weil er in den Knast musste? Wir sind schon eine Weile getrennt gewesen, als er erwischt wurde. Er ist weiter zu uns gekommen. Er hat es lustig gefunden, wie der Alte sein Schiff mit meiner Hilfe steuerte. Während ich nämlich weg war, ist das Geschäft wieder miserabel gegangen. Sie erzählte. Gegangen. Aber der Alte hat es nie sie gewagt. Sie wollte mich von meiner Lust auf sie ablenken und mich ermüden. Sie will nicht heute Abend. Ich aber wollte. Und als sie schwieg, zwang ich sie, meine Lust zu stillen. Das hätte ich nicht tun sollen. Auf dem Höhepunkt wand sie sich und schrie. Polo! Polo! Ich hatte den Eindruck, sie meinte den anderen. 3 Tage lang gab Monsieur Polo kein Lebenszeichen von sich. Erst am Morgen des 4. Tages, gerade als ich mich aus dem Laken geschält hatte. Monsieur Polo hat angerufen, er will dich sehen. Du sollst hier auf ihn warten. Er fuhr gegen 10 Uhr mit seinem Auto vor. Ein magerer Kerl begleitete ihn. Man nannte ihn Professor und er sollte mir einige Grundlagen der Bankwissenschaften beibringen. Sie wollten mit Hilfe meiner freundlichen Physiognomie bei einer Bank eine Stellung für mich finden, mich als Wolf im Schafstall einführen. Als mein Studium abgeschlossen war, gelang es mir, eine Arbeit in der Bank zu finden, auf die es Monsieur Polo, den ich jetzt auch den Kaid nannte, abgesehen hatte, um wie ein Gentleman-Gauner die sanfte Methode auszuprobieren. Da die falschen Papiere nicht rechtzeitig fertig wurden, musste ich meinen richtigen Namen angeben. Kurz... Ich begann als Hilfsbuchhalter Papier zu radieren. Meine Arbeitskollegen mochten mich. Alles läuft wie am Schnürchen. Ich arbeitete seit einer Woche in der Bank, als ich diesem Pascal Jamais begegnete. Besser gesagt, er begegnete mir in einem Bistro. Entschuldigen Sie, aber heißen Sie nicht zufällig Blondel? Kalter Schweiß rann mein Rückgrat hinunter. Mein Gott, wenn ich meine Arbeitskollegen mit Jamais sprechen sehen. Aber... Auf seinem Gesicht steht ja nicht geschrieben, dass wir uns im Gefängnis kennengelernt haben. Und außerdem ist Jamais gut bürgerlich gekleidet. Jamais? Pascal Jamais? Aber ja, mein Alter, wie er leibt und lebt. besser lebt als damals jedenfalls. Und, wie geht's? Es geht. Aber sag mal, Blondell, scheint's nicht gerade glücklich zu sein, mich zu treffen. Ach, doch, doch, doch. Ach so, verstehe. Du bist jetzt auf dem rechten Weg. Das machen nicht viele, aber es gibt sie. Hm. Keine Angst. Ich will nicht, dass sie dich rauswerfen. Ich hab's auch kapiert. Was hast du kapiert? Der Anstaltsgeistliche hat mir geholfen. Als ich rauskam, einen Monat nach dir, bin ich zu ihm gegangen und er hat mir geholfen, mein Leben neu anzufangen. Und, bist du glücklich? Ja. Und was machst du? Ich bin Vertreter. Manchmal ist es hart, aber das war es auch bei meinem anderen Beruf. Vielleicht hatte ich damals auch schöne und angenehme Zeiten. Im Großen und Ganzen aber, nein, ich bereue es nicht, dass ich zum Priester gegangen bin. Und du? Ich? Ich arbeite auch. In einem Büro. Ich muss jetzt aber... Hier ist meine Visitenkarte. Damit wir uns nicht wieder aus den Augen verlieren. Da steht meine Adresse drauf. Komm mich mal besuchen. Ich habe jeden Samstag frei. Er ist gar nicht so schlecht angezogen. Und er sieht fröhlich aus. Zufrieden. Vertreter ist vielleicht gar kein übler Beruf. Gar nicht so schlecht. Und friedlich. Der Kaid gab mir endlich Anweisungen. Ich soll mich ins Büro einschließen lassen. Zwischen zwei Nachtwächterrundgängen und nachdem ich das Alarmsystem neutralisiert hatte, öffnete ich der Bande eine kleine, vergitterte, diskrete Tür zu einer Nebenstraße. Wir brauchten nicht viel Zeit, um die Safes von ihrem beachtlichen Inhalt zu befreien. Als wir gingen, ließen wir die Tür offen. Hey, falls jemand einen Federhalter braucht oder Löschblatt. Das Ding hatte reibungslos geklappt. Es folgten andere. Jeanne und ich verließen das Rendezvous des Amis. Die Monate gingen vorüber, der Sommer, der Herbst, verschönert durch Überfälle auf ein Steuerbüro und ein Postauto. Mit der sanften Methode hatte der Kaid ein Motto gefunden, das auch die Journalisten aufnahmen. Sie stellten diese Gangster, denen man bisher keinen Mord anhängen konnte, fast als beispielhaft dar. Der Kaid hat nur keine Lust, mit der Guillotine Bekanntschaft zu machen. Der Winter, zwei, drei Kleinigkeiten, um uns warm zu halten. Es wird wieder Frühling. Ich lebte nun schon seit einem Jahr mit ihr. Seit letztem Frühling. Meinem Frühling. Und es sieht so aus, als ob auch dieser Frühling mir gehören wird. Es war beabsichtigt. Oder berechnet, oder ganz einfach Glück. Aber als der alte Robert mich anrief, war ich allein. Ja? Hallo? Pullo? Hä? Hier ist Robert. Der alte Knacker vom Rendezvous des Amis, erinnerst du dich? Dich vergisst man nicht so schnell. Wie geht's? Doch, ganz gut. Ich möchte dir was sagen. Aha, willst du mich etwa anpumpen? Das heißt... Das Geschäft läuft nicht gut. Und du glaubst sicher, dass das ein bisschen meine Schuld ist, nicht? Und wenn du verstopft bist oder den Durchmarsch hast, dann bin ich sicher auch noch schuld. Hör zu, Polo, wir werden uns doch nicht streiten. Wir streiten uns nicht. Wann ist es soweit mit der Heilsarmee? Ach, komm ich doch mal besuchen, der alten Zeiten wegen. Vielleicht morgen Nachmittag. Wir werden ein Glas zusammen trinken. Jetzt reicht's. Ich werde doch wegen einem alten Knacker wie dir nicht so weit fahren. Gut, dann, Polo, ich hätte dich gern wiedergesehen. Oh. Du bist sicher nicht wiederzuerkennen mit dem vielen Geld und so. Macht nichts. Nimm's nicht so tragisch, du alter Dummkopf. Ich bin nicht nachtragend. Und wenn dir 15 Franc für ein Fläschchen Arsen fehlen, gib mir Bescheid, ja? Auf Wiedersehen, Polo. Salut. Geld. Wenn du auf mich zählst, um was zu fressen zu haben, dann kannst du gleich deinen Sarg bestellen. Ich schicke dir von Zeit zu Zeit eine Briefmarke. Genug, um dein Gesuch für die Altersrente abzuschicken. Wenn du mich sehen könntest, mein alter Robert, du würdest grün werden vor Neid. Wenn du mich sehen könntest. Dieser Gedanke gefiel mir. Gut. Nichts hindert mich daran, deine Neugier zu befriedigen, mich von dir bewundern zu lassen. und dir mein Geld unter die Nase zu reiben und dir eine Briefmarke zu schenken. Die berühmte Briefmarke. Fangen wir doch mit einem Glas Rum an. Zum Geburtstag. Welcher Geburtstag? In ein oder zwei Monaten ist es ein Jahr her seit deinem Kinnhaken. Erinnerst du dich nicht mehr? Er genehmigte sich ein weiteres Gläschen. In ein paar Minuten, wenn ich dir Geld gebe, damit du dir eine Briefmarke kaufen kannst, wirst du sicher einen Herzschlag kriegen. Eine Briefmarke, mein Alter. Nichts als eine Briefmarke. Keine Gäste mehr, nichts. Und außerdem werde ich auch nicht jünger. Ah, waren das noch Zeiten, als du noch hier gewesen bist, trotz des Kinnhakens. Das waren noch Zeiten, Polo. Niemand hat das kapiert. Du hast es eilig gehabt, von hier abzuhauen, nicht wahr? Ja. Übrigens, hast du was vergessen. So eilig hast du es gehabt. Du musst dich irren. Dann gehört es vielleicht jemand anderem. Ich hab geglaubt, es gehört dir. Es muss jemand anderem gehören. Zeig mal her. Es ist in meinem Schlafzimmer. Ich hab's zur Seite gelegt. Wir können's holen, wenn du willst. Er hatte die Fenster in seinem Schlafzimmer verdunkelt. Es stank erbärmlich nach Schweiß. Nach ungepflegtem Greis mit schmutziger Wäsche. Ich sah zum rechten Winkel dieses Saustalls. Mein Blick wurde von einem glänzenden Gegenstand angezogen, der am Boden festgemacht war. Es kann sein, dass ich es sofort wusste. Jedenfalls dachte ich nicht mehr an den Alten. Ich stürzte mich darauf. Ein Spiegel. Eine Art Seerohr, durch das man in die Intimität meines alten Zimmers blicken kann. Ein Spiegel, in dem man durch den Spiegel des Schranks alles sehen kann, was sich auf dem Bett abspielt. Ich erkannte Fredo, ein Mitglied der Bande vom Kaid, ein Freund sozusagen. Ein Waffenbruder, ein nackter Hühner mit kräftigen Muskeln. Und auf dem Bett, dem zerwühlten Bett, zerwühlt und verwüstet wie durch ein Gewitter, die Frau... auf die Ellenbogen gestützt, die...